Uns ist ja als Offenbarung eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen überkommt, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt.